Abschnitt 21 aus Die Pickwickier, Band 1, von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 21. Kapitel, welches zeigt, wie Dodson und Fogg Männer vom Geschäft und ihre Schreiber Männer von Welt sind und wie ein rührendes Zusammentreffen zwischen Herrn Weller und seinem lange vermissten Vater stattfindet, zeigt auch ferner, welch ausgezeichnete Geister in der Elster zusammengekommen und was für ein Kapitalkapitel das folgende Kapitel sein wird. In einem schmutzigen Hause am entferntesten Ende von Freeman's Court Cornhill saßen in einem Vorderzimmer zu ebener Erde die vier Schreiber der Herren Dodson und Fogg, zweier Anwälte seiner Majestät bei den Gerichtshöfen von King's Bench und Common Pleas zu Westminster und Prokuratoren beim Oberkanzleigerichte. Vorbesagte Schreiber erfreuten sich im Laufe ihrer Kanzleistunden ungefähr ebenso vieler günstiger Licht- und Sonnenblicke, als jemand zu erhalten hoffen darf, der in einem Brunnen von ordentlicher Tiefe steht, ohne jedoch den Vorteil zu haben, den dieser seinem abgeschlossenen Aufenthalte verdankt, den Vorteil nämlich, die Sterne bei Tage zu sehen. Die Schreibstube der Herren Dodson und Fogg war ein dunkles, dumpfes, muffiges Zimmer mit einem Nebengemach, das die Schreiber durch eine hohe spanische Wand von dem gemeinen Volke trennte, einem paar alten hölzernen Stühlen, einer sehr laut pickenden Uhr, einem Kalender, einem Regenschirmstand, einer Reihe von hölzernen Hutnägeln, einigen Wandbrettern, worauf verschiedene schmutzige Aktenfassikel lagen, einigen alten hölzernen Schubladen mit Aufschriften und allerlei baufälligen steinernen Dintenkrügen von verschiedener Gestalt und Größe. Eine Glastüre führte in das Vorzimmer der Amtsstube und auf der anderen Seite dieser Glastür zeigte sich am nächsten Freitagmorgen nach dem Ereignisse, von dem wir im letzten Kapitel getreuen Bericht erstatteten, Herr Pickwick nebst Herrn Weller, der seinem Gebieter auf der Ferse folgte. »Könnt ihr nicht geradezu hereinkommen?« rief eine Stimme aus dem Verschlag auf Herrn Pickwicks bescheidenes Anklopfen. Dieser Aufforderung entsprechend traten Herr Pickwick und Sam ein. »Ist Herr Dodson oder Herr Fogg zu Hause?« fragte Herr Pickwick bescheiden, indem er sich mit dem Hut in der Hand dem Verschlage näherte. »Herr Dodson ist nicht zu Hause und Herr Fogg hat dringende Geschäfte«, antwortete die Stimme, und zugleich sah der Kopf des Eigentümers derselben mit einer Feder hinter dem Ohr über die spanische Wand nach Herrn Pickwick. Es war ein unförmlicher Kopf, dessen feuerfarbenes Haar, sorgfältig nach der einen Seite gescheitelt und mit Pomade glatt gestrichen, in kleinen, halbkreisförmigen Locken ein glattes Gesicht umschattete, das mit kleinen Äuglein versehen und von einem sehr schmutzigen Hemdkragen und einer schwarzen, strickartigen Halsbinde eingefasst war. »Herr Dodson ist nicht zu Hause und Herr Fogg hat dringende Geschäfte«, sagte der Mann, dem der Kopf angehörte. »Wann wird Herr Dodson zurückkommen, Sir?«, fragte Herr Pickwick. »Kann's nicht sagen.« »Wird Herr Fogg lange beschäftigt sein, mein Herr?« »Weiß nicht.« Hier begann der Mann mit großer Überlegung, seine Feder zu schneiden, während ein anderer Schreiber, der ein Seidlitzpulver mischte, unter dem Schutzdache seines Lichtschirmes beifällig lachte. »So will ich warten«, sagte Herr Pickwick. Es erfolgte keine Antwort, weshalb sich Herr Pickwick unaufgefordert setzte und auf die laut pickende Uhr wie auf die murmelnde Unterhaltung der Schreiber horchte. »Das war ein Spaß, nicht wahr?« sagte einer von den Herren in einem braunen Rock mit messingenden Knöpfen und tintenfarbenen Tuchhosen am Schlusse einer unvernehmbaren Erzählung seiner Abenteuer vom vorigen Abend. »Verteifelt hübsch, verteifelt hübsch«, sagte der Seidlitzpulvermann. Tom Cummins führte den Vorsitz, fuhr der Mann mit dem braunen Rock fort. Es war 16:30 Uhr, als ich nach Somerstown kam, und ich war so köstlich angetrunken, dass ich das Schlüsselloch nicht finden konnte und die Alte aus den Federn pochen musste. Ich möchte nur wissen, was der alte Fogg sagen würde, wenn er das erführe. »Ich müsste, glaube ich, den Bündel schnüren. Meinst du nicht?« Bei dieser humoristischen Bemerkung lachten alle zusammen. »Mit Fogg war es diesen Morgen ein rechter Spaß«, sagte der Mann in dem braunen Rock, während Jack im oberen Stock die Papiere sortierte und ihr beide auf dem Stempelbüro waret. Fogg war hier und las die Briefe durch, als der Kerl von Camberwell, ihr wisst es ja, der, dem wir die Klageschrift gemacht hatten, hereinkam. »Wie hieß er doch?« »Ramsey«, antwortete der Schreiber, welcher mit Herrn Pickwick gesprochen hatte. »Ach ja, Ramsey, ein köstlicher Kunde mit einem jämmerlichen Gesicht. Nun, Sir«, sagte der alte Fogg mit einem stolzen Blick, »ihr kennt ja seine Weise. Nun, Sir, kommen Sie, um die Sache abzumachen?« »Ja, Sir«, sagte Ramsey, seine Hand in die Tasche steckend und das Geld herausziehend. »Die Schuld macht 2 Pfund 10 Schillinge und die Kosten 3 Pfund 5 Schillinge. Da ist es«, und er seufzte tief, als er das Geld hinlegte, das in Löschpapier gewickelt war. Der alte Fogg sah zuerst auf das Geld, dann auf ihn, und endlich räusperte er sich auf seine Weise, so dass ich schon merkte, wo er hinaus wollte. »Sie wissen vermutlich nicht, dass eine Deklaration eingegeben ist, wodurch die Kosten bedeutend vermehrt werden«, sagte Fogg. »Das kann unmöglich sein, Sir«, sagte Ramsey zurückbebend. »Die Zeit war erst gestern Abend abgelaufen, Sir.« »Ich sage Ihnen, es ist so«, erwiderte Fogg. »Meine Schreiber haben Sie soeben eingegeben. Herr Wicks, ist nicht Herr Jackson fort, um die Deklaration in der Sache Bullman und Ramsey einzugeben?« »Natürlicherweise«, sagte ich, »ja«, und dann hustete Fogg wieder und sah auf Ramsey. »Mein Gott«, sagte Ramsey, »ich habe mich beinahe zu Tode gemartert, um dieses Geld aufzutreiben und es zur rechten Zeit abzuliefern. Und jetzt soll alles umsonst sein?« »Keineswegs«, versetzte Fogg kaltblütig. »Sie brauchen nur wieder zurückzukehren, etwas mehr aufzutreiben und es zur rechten Zeit zu bringen.« »Ich kann's bei Gott nicht mehr zusammenbringen«, sagte Ramsey mit der Faust auf den Tisch schlagend. »Beleidigen Sie mich nicht, Sir«, sagte Fogg, absichtlich leidenschaftlich werdend. »Ich beleidige Sie nicht, Sir«, sagte Ramsey. »Sie entfernen sich, Sir«, versetzte Fogg. »Sie entfernen sich aus dieser Schreibstube, Sir, und kommen erst wieder, Sir, wenn Sie sich zu betragen gelernt haben.« Ramsey wollte etwas erwidern, aber Fogg ließ ihn nicht zum Worte kommen. Er steckte daher sein Geld in die Tasche und schlich hinaus. Die Tür war kaum zu, als der alte Fogg sich mit einem süßen Lächeln auf seinem Gesichte zu mir wandte und die Deklaration aus seiner Rocktasche zog. »Hier, Wicks«, sagte Fogg, »nehmen Sie ein Cabriolet, fahren Sie so schnell als möglich in den Tempel hinab und geben Sie das ein.« »Die Kosten stehen ganz sicher, denn es ist ein zuverlässiger Mann mit einer großen Familie und einem wöchentlichen Einkommen von 25 Schillingen. Und wenn er es zu einem Verhaftsbefehl kommen lässt, wie er am Ende muss, so weiß ich, dass die Leute, in deren Dienst er steht, schon für die Bezahlung Sorge tragen werden. So zwicken wir ihm ab, so viel wir können, Herr Wicks. Es ist dies eine christliche Handlungsweise, denn bei seiner großen Familie und seinem schmalen Einkommen kann ihm eine solche Lektion nur eine heilsame Warnung sein, sich nicht mehr in Schulden zu stürzen. Nicht wahr, Herr Wicks, nicht wahr?« Und er lächelte beim Hinausgehen so gutmütig, dass es eine Lust war, ihn anzusehen. »Er ist ein Muster von einem Geschäftsmann«, sagte Wicks im Tone der höchsten Bewunderung. »Ein Muster, nicht wahr?« Die drei anderen stimmten seiner Meinung von Herzen bei, und die Anekdote erfreute sich des unbegrenztesten Beifalls. Feine Leute, das Sir, flüsterte Herr Weller seinem Herrn zu, haben einen sehr hübschen Begriff von einem Spaß, Sir. Herr Pickwick nickte beifällig und hustete, um die Aufmerksamkeit der jungen Herren hinter dem Vorschlage auf sich zu ziehen, welche sich nun nach dem geistigen Genuss, den ihnen ihre Unterhaltung gewährt hatte, von dem Fremden Notiz zu nehmen herabließen. »Ich bin begierig, ob Fogg jetzt seine Geschäfte beendigt haben wird«, sagte Jackson. »Will nachsehen«, erwiderte Wicks, gemächlich vom Stuhle aufstehend. »Wen soll ich Herrn Fogg melden?« »Pickwick«, antwortete der berühmte Held dieser Memoiren. Herr Jackson ging die Treppe hinauf, kehrte aber bald wieder mit der Meldung zurück. Herr Fogg würde in 5 Minuten für Herrn Pickwick zu sprechen sein und setzte sich wieder hinter seinen Pult. »Wie«, sagte er, »dass er heiße?« flüsterte Wicks. »Pickwick«, erwiderte Jackson, »er ist der Beklagte in der Sache Bardell und Pickwick.« Nun ließ sich ein Scharren mit den Füßen verbunden mit dem Tone eines unterdrückten Lachens hinter dem Verschlag hören. »Sie beobachten Sie, Sir«, flüsterte Herr Weller. »Sie beobachten mich, Sam«, versetzte Herr Pickwick. »Was willst du damit sagen?« Herr Weller deutete mit dem Daumen über seine Schulter, und als Herr Pickwick aufsah, bemerkte er die erfreuliche Tatsache, dass alle 4 Schreiber mit dem Ausdrucke der höchsten Lust ihre Köpfe über die spanische Wand herüberreckten und das Gesicht und die Gestalt des Mannes, der mit einem weiblichen Herzen gespielt und die Ruhe eines Frauenzimmers gestört haben sollte, genau betrachteten. Wie er emporblickte, verschwand die Kopfreihe plötzlich, und im nächsten Augenblicke hörte man Schreibfedern heftig über die Papiere hinrauschen. Plötzlich ertönte die Glocke, welche in der Schreibstube hing, und rief Herrn Jackson in Foggs Zimmer, aus welchem derselbe mit der Meldung zurückkam, Herr Fogg sei bereit, Herrn Pickwick zu empfangen, wenn er sich die Treppe hinauf bemühen wolle. Demgemäß ging Herr Pickwick die Treppe hinauf und ließ Sam Weller unten. An der Türe eines nur eine Treppe höher gelegenen Hinterzimmers standen in leserlichen Charakteren die imponierenden Worte »Herr Fogg«. Jackson pochte und führte auf das Herein Herrn Pickwick ins Zimmer. »Ist Herr Dodson da?« fragte Herr Fogg. »Soeben ist er gekommen, Sir«, erwiderte Jackson. »Sagen Sie ihm, er möchte hierher kommen.« »Ja, Sir«, antwortete Jackson und entfernte sich. »Nehmen Sie Platz«, sagte Fogg. »Hier ist das Papier. Mein Kollege wird sogleich hier sein. Wir können dann über die Sache sprechen.« Pickwick nahm einen Stuhl und das Papier, aber anstatt das Blatt zu lesen, schielte er darüber weg und fasste den Geschäftsmann ins Auge. Es war ein ältlicher Herr mit einem finnigen Gesicht, dem man die vegetabilische Kost anzusehen glaubte, in einem schwarzen Rock, dunkel melierten Beinkleidern und kurzen schwarzen Gamaschen, eine Art von Wesen, das mit dem Pulte, an dem er schrieb, verwachsen und ungefähr ebenso viel wie dieses zu denken oder zu fühlen schien. Nach einigen Minuten Stillschweigen erschien Herr Dodson, ein plumper, stämmig gebauter Mann mit einem strengen Blick und einer lauten Stimme, und die Unterhaltung nahm sofort ihren Anfang. »Das ist Herr Pickwick«, sagte Fogg. »Ah, Sie sind der Beklagte in der Sache Bardell und Pickwick«, fragte Dodson. »Ja, Sir«, versetzte Pickwick. »Nun, Sir«, fuhr Dodson fort, »was machen Sie für einen Vorschlag?« »Ja«, wiederholte Fogg, die Hände in die Taschen seiner Beinkleider steckend und sich in seinem Armstuhl zurücklehnend. »Was machen Sie für einen Vorschlag, Herr Pickwick?« »Psst, Fogg«, sagte Dodson, »lassen Sie mich hören, was Herr Pickwick zu sagen hat.« »Ich komme, meine Herren«, erwiderte Herr Pickwick mit einem gelassenen Blick auf die beiden Kollegen, »ich komme, meine Herren, um die Überraschung auszudrücken, womit ich Ihr gestriges Schreiben las, und Sie zu fragen, was Sie für einen Grund haben, eine Klage gegen mich anzubringen.« »Grund eine«, soweit war Fogg gekommen, als er von Dodson unterbrochen wurde. Herr Fogg, erklärte Dodson, ich will sprechen. Ich bitte um Verzeihung, Herr Dodson, sagte Fogg. Was den Grund zur Klage betrifft, Sir, fuhr Dodson mit Würde und Salbung fort, so können Sie Ihr eigenes Gewissen und Ihre eigenen Gefühle fragen. Wir lassen uns gänzlich durch die Angabe unseres Klienten leiten, mag dieselbe nun wahr oder falsch, glaublich oder unglaublich sein. Aber wie dem auch sei, ich sage Ihnen unumwunden, dass unsere Gründe stark und unumstößlich sind. Sie mögen ein unglücklicher Mann sein oder aus Absicht gehandelt haben, aber wenn man mich als Geschworenen bei meinem Eide aufforderte, eine Meinung über Ihr Betragen abzugeben, so würde ich unumwunden sagen, dass darüber nur eine Ansicht statthaben könne. Hier richtete sich Dodson mit der Miene beleidigter Tugend auf und sah auf Fogg, der seine Hände tiefer in die Taschen steckte und mit klugem Kopfschütteln im Tone der vollkommensten Beistimmung sagte, »Ganz gewiss.« »Wohlan, Sir«, bemerkte Herr Pickwick, auf dessen Gesicht sich die innere Pein ausdrückte, »Sie werden mir erlauben, Sie zu versichern, dass ich, was diesen Fall anbetrifft, ein sehr unglücklicher Mann bin.« »Ich hoffe, Sie sind, Sir«, erwiderte Dodson, »und ich will auch glauben, dass eine solche Möglichkeit stattfinden kann. Wenn Sie aber wirklich an dem, was man Ihnen zur Last legt, unschuldig sind, so sind Sie unglücklicher, als ich je geglaubt hätte, dass irgendjemand möglicherweise sein könnte. Was sagen Sie dazu, Herr Fogg?« »Ich sage ganz dasselbe, was Sie sagen«, versetzte Fogg mit ungläubigem Lächeln. »Mein Herr, die Schrift, welche die Klage einleitet, fuhr Dodson fort, ist regelmäßig ausgestellt. Herr Fogg, wo ist das Einschreibebuch?« »Hier«, antwortete Fogg, einen Quartband in Pergament herüberreichend. »Hier ist eingetragen«, begann Dodson wieder, »Middlesex Klageschrift von Martha Bardell, Witwe gegen Samuel Pickwick. Schadenersatz 1.500 Pfund. Dodson und Fogg für die Klägerin den 28. August 1830. Alles regelmäßig, Sir, vollkommen regelmäßig.« Und Dodson hustete und sah auf Fogg, welcher in sein Vollkommen regelmäßig einstimmte, worauf beide Herrn Pickwick ansahen. »Verstehe ich Sie recht«, bemerkte Herr Pickwick, »und es ist wirklich Ihre Absicht, diese Klage durchzusetzen?« »Verstehen, Sir?« »Sie verstehen uns ganz recht«, erwiderte Dodson mit so viel Lächeln, als die Wichtigkeit seiner Person zuließ. »Und die Entschädigung soll sich also wirklich auf 1500 Pfund belaufen?« fragte Herr Pickwick. »Indem, dass Sie uns recht verstehen«, erwiderte Dodson, »kann ich noch die Versicherung hinzufügen, dass sie sich auf den dreifachen Betrag belaufen würde, wenn wir etwas über unsere Klientin vermocht hätten.« »Ich glaube, Madame Bardell hat noch ausdrücklich bemerkt«, warf Fogg mit einem Blick auf Dodson bei, »sie würde sich auf keinen Pfennig weniger einlassen.« »Das ist keine Frage«, versetzte Dodson ernst, »denn die Klage war eben erst eingeleitet und es wäre Herrn Pickwick nicht einmal gestattet worden, sich gleich anfangs zu vergleichen, selbst wenn er Lust dazu gehabt hätte.« »Wenn Sie keine Vorschläge machen, Sir«, sagte Dodson, ein Stück Pergament in seiner rechten Hand auseinanderlegend und mit seiner linken Herrn Pickwick ein Papier aufdringend, welches die Kopie enthielt, »so tue ich wohl besser, Ihnen eine Abschrift von diesem Blatte zu überreichen. Hier ist das Original.« »Sehr gut, meine Herren«, sagte Herr Pickwick, voll Ingrimm aufstehend, »mein Rechtsanwalt wird Ihnen das Weitere sagen.« »Wir werden uns sehr glücklich schätzen, es zu hören«, versetzte Fogg sich die Hände reibend. »Sehr«, sagte Dodson, die Türe öffnend. »Und ehe ich gehe, meine Herren«, bemerkte Herr Pickwick, sich oben an der Treppe noch einmal umwendend, »erlauben Sie mir zu sagen, dass von allen schändlichen und niederträchtigen Umtrieben...« »Halten Sie, mein Herr, halten Sie«, unterbrach ihn Dodson mit großer Höflichkeit. »Herr Jackson, Herr Wicks, »Sir«, riefen die beiden Schreiber, am Fuße der Treppe erscheinend, »ich bedarf Ihrer gerade dazu, dass Sie hören, was dieser Herr sagt«, versetzte Dodson. »Bitte fahren Sie fort, Sir. Schändlichen und niederträchtigen Umtrieben, haben Sie, glaube ich, gesagt.« »Allerdings«, antwortete Herr Pickwick in höchstem Zorne, »ich habe gesagt, Sir, dass von allen schändlichen und niederträchtigen Umtrieben, die jemals gemacht wurden, dies der niederträchtigste ist. Und ich wiederhole es, mein Herr.« »Sie hören das, Herr Wicks?« rief Dodson. »Sie werden diese Ausdrücke nicht vergessen, Herr Jackson«, sagte Fogg. »Vielleicht beliebt es Ihnen, uns Betrüger zu nennen, Sir«, fragte Dodson. »Bitte Sie, Sir, wenn Sie sich aufgeregt fühlen, tun Sie es, Sir.« »Ich tue es auch«, sagte Herr Pickwick. »Sie sind Betrüger.« »Sehr schön«, versetzte Dodson, »Sie können es doch unten hören, Herr Wicks.« »Oh ja, Sir«, antwortete Wicks. »Sie werden besser tun, eine oder zwei Stufen weiter heraufzukommen, wenn Sie es nicht verstehen«, fügte Herr Fogg hinzu. »Fahren Sie fort, mein Herr, fahren Sie fort. Es wäre noch besser, wenn Sie uns Diebe nennen würden, Sir, oder vielleicht beliebt es Ihnen, einen von uns tätlich anzugreifen? Tun Sie sich keinen Zwang an, Sir, wenn Sie Lust dazu haben. Wir werden nicht den geringsten Widerstand leisten. Bitte versuchen Sie es einmal.« Da sich Fogg lockenderweise in den Bereich von Herrn Pickwicks geballter Faust stellte, so ist kaum daran zu zweifeln, dass der nachdrücklichen Bitte dieses Herrn willfahrt worden wäre, hätte sich nicht Sam, welcher Zeuge des Streites war, ins Mittel gelegt, indem er plötzlich aus der Schreibstube die Treppe heraufrannte und seinen Herrn beim Arme ergriff. »Kommen Sie mit fort«, sagte Herr Weller. »Ballschlagen ist ein sehr hübsches Spiel, wenn nicht Sie, der Ball und zwei Rechtsgelehrte, die Ballschlägel sind, in welchem Falle es zu erhitzend ist, um lustig zu sein. Kommen Sie mit, Sir. Wenn Sie sich dadurch Luft machen wollen, dass Sie jemanden durchbläuen, so kommen Sie heraus in den Hof und bläuen Sie mich durch, aber hier ist die Sache etwas zu kostspielig.« Und ohne die geringste Zeremonie zog Herr Weller seinen Herrn die Treppe hinunter in den Hof, und nachdem er ihn sicher bis Cornhill gebracht hatte, trat er hinter ihn und schickte sich an, ihm zu folgen, wohin er ihn immer führen würde. Herr Pickwick ging zerstreut vorwärts, bis er dem Rathaus gegenüberstand, und wandte dann seine Schritte Cheapside zu. Sam wurde neugierig, wohin es jetzt gehen sollte, als sich sein Herr mit den Worten umwandte. »Sam, ich gehe jetzt sogleich zu Herrn Perker.« »Dahin hätten Sie gestern Abend schon gehen sollen, Sir«, versetzte Herr Weller. »Ich glaube das auch«, bemerkte Herr Pickwick. »Und ich weiß es«, erwiderte Herr Weller. »Nun, nun, Sam«, entgegnete Herr Pickwick, »es ist auch jetzt noch nicht zu spät. Aber vorerst muss ich ein Glas Branntwein mit warmem Wasser haben, denn ich bin etwas aus der Fassung gebracht worden. Wo ist das wohl zu bekommen, Sam?« Herrn Wellers Lokalkenntnisse in London waren ausgebreitet und speziell. Er antwortete, ohne sich im Geringsten zu besinnen, »Im zweiten Hofe rechter Hand, das vorletzte Haus auf derselben Seite der Straße. Sie setzen sich an die Tafel neben dem Kamin, denn die anderen haben alle ein Bein in der Mitte, und das ist sehr unkommod.« Herr Pickwick hielt sich genau an seines Dieners Angaben und trat von diesem gefolgt in die bezeichnete Schenke, wo ihm der warme Grog alsbald vorgesetzt wurde, während sich Herr Weller in achtungsvoller Entfernung, wiewohl an demselben Tische, niederließ und mit einer Pinte Porter bedient wurde. Das Zimmer war von sehr gemeiner Art und stand augenscheinlich unter dem besonderen Schutze der Lohnkutscher. Denn verschiedene Herren, welche ganz den Anschein hatten, als gehörten sie dieser gelehrten Profession an, tranken und rauchten an den verschiedenen Wandtischen. Unter ihnen war besonders ein stämmiger, ältlicher Mann mit einem roten Gesicht zu bemerken, welcher Herrn Pickwicks Aufmerksamkeit auf sich zog. Er saß am gegenüberstehenden Wandtische und rauchte mit großer Vehemenz, aber jedes Mal nach einem halben Dutzend Puffs nahm er seine Pfeife aus dem Mund und sah zuerst auf Herrn Weller und dann auf Herrn Pickwick. Dann begrub er in einem Maßkruge so viel von seinem Gesicht, als die Dimensionen des Gefäßes zu fassen vermochten, und warf seine Blicke abermals auf Sam und Herrn Pickwick. Ein Geschäft, zu welchem er immer wieder zurückkehrte, wenn er aufs Neue seiner Pfeife zugesprochen hatte, aus der er mit der Miene eines tiefen Nachdenkens qualmende Wolken blies. Endlich legte er seine Beine auf die Bank, lehnte sich rückwärts an die Wand und begann ohne weitere Unterbrechung zu paffen und durch den Rauch die neuen Ankömmlinge zu betrachten, als ob er sich vorgenommen hätte, ihnen so viel als immer möglich abzusehen. Anfangs waren die Bewegungen des stämmigen Mannes der Beobachtung Herrn Wellers entgangen. Als er aber sah, dass sich Herrn Pickwicks Augen immer von Neuem nach ihm hinwandten, so fing er an, seinen Blicken dieselbe Richtung zu geben, indem er zugleich die Hand über die Augen legte, als ob er den Gegenstand, den er betrachtete, halb erkannte und sich nur noch der Identität versichern wollte. Seine Zweifel wurden jedoch schnell gehoben. Denn nachdem der Stämmige eine dichte Rauchwolke vor sich hergeblasen hatte, kam eine raue Stimme, die irgendeiner seltsamen Anstrengung der Bauchrednerkunst abgezwungen zu sein schien, hinter dem großen Tuch hervor, welches seinen Hals und seine Brust verhüllte, und langsam erschollen die Töne: »Wie, Sammy?« »Wer ist das, Sam?« fragte Herr Pickwick. »Nein, das hätte ich nicht geglaubt, Sir«, versetzte Herr Weller mit erstaunter Miene. »Es ist der Alte.« »Der Alte?« fragte Herr Pickwick. »Was für ein Alter?« »Mein Vater, Sir«, erwiderte Herr Weller. »Wie geht's, Alter?« Nach dieser schönen Aufwallung kindlicher Zärtlichkeit machte Herr Weller neben sich Platz, und der Stämmige kam mit der Pfeife im Munde und dem Krug in der Hand herüber, seinen Sohn zu begrüßen. »Nun, Sammy«, sagte der Alte, »ich habe dich seit mehr als 2 Jahren nicht mehr gesehen.« »Es ist noch länger, Alter«, erwiderte der Sohn. »Was macht die Stiefmutter?« »Ei, ich will dir was sagen, Sammy«, antwortete Herr Weller Senior mit feierlicher Miene. »Es gab nie ein hübscheres Weib, solange sie noch Witfrau war, denn ich bin bereits ihr 2. Anstand. Ein sanftes Geschöpf war sie, Sammy, und nun kann ich von ihr sagen, weil sie eine so ungemein angenehme Witfrau war, so ist es sehr schade, dass sie ihren Stand je verlassen hat. Sie hätte nicht mehr heiraten sollen. Sie benimmt sich nicht wie ein Eheweib, Sammy.« »Ei, das dich! Ist das wahr?« fragte Herr Weller Junior. Der ältere Herr Weller schüttelte den Kopf, als er mit einem Seufzer erwiderte: »Ich habe es einmal zu oft getan, Sammy, ich habe es einmal zu oft getan. Nimm ein Exempel an deinem Vater, Junge, und hüte dich dein ganzes Leben lang vor Witfrauen, besonders wenn sie ein Wirtshaus gehabt haben, Sammy.« Und nachdem er diesen väterlichen Rat mit großem Pathos erteilt hatte, stopfte Herr Weller Senior seine Pfeife aus einer zinnernen Tabaksdose, die er in der Tasche bei sich trug, und die frische Pfeife an der Asche der Alten anzündend, begann er wieder mit großem Eifer zu rauchen. »Bitt um Verzeihung, Herr«, sagte er, auf denselben Gegenstand zurückkommend nach einer langen Pause zu Herrn Pickwick. »Ich hoffe, ich war doch nicht persönlich, Sir. Ich hoffe, Sie haben doch keine Witwe geheiratet?« »Nein«, versetzte Herr Pickwick lachend, und während er so lachte, flüsterte Sam Weller seinem Vater zu, in welchem Verhältnisse er zu dem Herrn stehe. »Bitt um Verzeihung, Sir«, sagte Herr Weller Senior, seinen Hut abnehmend. »Ich hoffe, Sie haben doch an Sammy nichts auszusetzen, Sir.« »Durchaus nicht«, erwiderte Herr Pickwick. »Sehr erfreut, dies zu hören«, sagte der alte Mann, »gab mir aber auch Mühe mit seiner Erziehung, ließ ihn auf der Gasse herumlaufen, als er noch ganz klein war. Da hilft dir selbst. Es ist das einzige Mittel, einen Jungen gescheit zu machen, Herr.« »Ein etwas gewagtes Verfahren, sollte ich meinen«, sagte Herr Pickwick lächelnd. Und kein ganz zuverlässiges, fügte Herr Weller bei. Ich habe es dieser Tage erfahren. Nicht doch, sagte der Vater. Ich habe es erfahren, erwiderte der Sohn und begann so kurz als möglich zu erzählen, wie ihn Hiob Trotter mit seiner Kriegslist an der Nase herumgeführt hatte. Herr Weller Senior lauschte mit der größten Aufmerksamkeit auf die Erzählung. Am Schlusse derselben sagte er: War nicht einer von diesen Kerlen schlank und hochgewachsen, hatte ein langes Haar und schwatzte im Galopp? Herr Pickwick verstand den letzteren Teil der Schilderung nicht ganz, aber da er den ersten begriff, sagte er auf gut Glück: Ja. Der andere ist ein schwarzhaariger Kerl in einer maulbeerfarbenen Livree mit einem sehr großen Kopf. Ja, ja, er ist's, fielen Herr Pickwick und Sam hastig ein. Dann weiß ich, wo Sie sind und wie's mit Ihnen steht, sagte Herr Weller. Sie sind beide zu Ipswich und zwar in guter Ruhe. Was Sie da sagen, rief Herr Pickwick. Es ist Tatsache, erwiderte Herr Weller, und ich will Ihnen sagen, woher ich es weiß. Ich fahre dann und wann mit einer Ipswicher Kutsche für einen Freund. Ich fuhr gerade an dem Tage, wo Sie die Nacht vorher den Rheumatismus holten und im Mohrenknaben zu Chelmsford, Sie waren da selbst angelangt, nahm ich Sie ein und führte Sie geradenwegs nach Ipswich. Dort sagte mir der Bediente, ich meine den Maulbeerfarbigen, Sie würden sich hier geraume Zeit aufhalten. »Ich will ihm nach«, sagte Herr Pickwick. »Wir können Ipswich so gut besuchen als jeden anderen Ort. Ja, ja, ich will ihm nach.« »Seid ihr auch ganz gewiss, dass Sie es waren, Alter?« fragte Herr Weller Junior. »Ganz gewiss, Sammy«, erwiderte sein Vater, »denn Ihr Äußeres war sehr auffallend. Außerdem verwunderte ich mich, wie ich sah, dass der Herr so vertraut mit seinem Diener war.« Und noch mehr, da sie vorn saßen, gerade hinter dem Bock, so hörte ich sie lachen und sagen, wie sie dem alten Hitzkollerer mitgespielt hätten. »Alten was?« fragte Herr Pickwick. »Alten Hitzkollerer, Sir, womit ohne Zweifel Sie gemeint waren, Sir.« »Es liegt eigentlich nichts Gemeines oder Beschimpfendes in der Benennung alter Hitzkollerer, aber doch ist es keineswegs eine achtungsvolle oder schmeichelhafte Bezeichnung. Die Erinnerung an alle Widerwärtigkeiten, die ihm schon durch Jingle widerfahren waren, hatte sich in Herrn Pickwicks Geist gesammelt, sobald Herr Weller zu sprechen angefangen hatte. Es bedurfte nur noch eines Tropfens, um das Maß voll zu machen, und der alte Hitzkollerer tat dies. »Ich will ihm nach«, rief Herr Pickwick mit einem heftigen Schlag auf den Tisch. »Ich werde übermorgen vom Ochsen in Whitechapel aus nach Ipswich hinunterfahren«, sagte Herr Weller, der Ältere, »und wenn Sie wirklich hinzureisen denken, so fahren Sie am besten mit mir.« »Das ist sehr wahr«, erwiderte Herr Pickwick. »Ich kann nach Bury schreiben, dass ich in Ipswich zu treffen sei. Wir fahren mit euch, aber eilt nicht so sehr, Herr Weller. Wollt ihr nicht noch eins trinken?« »Sie sind sehr gütig, Sir«, antwortete Herr Weller stockend. »Vielleicht ein Gläschen Branntwein auf Ihre Gesundheit und auf Sammys Glück würde nichts schaden.« »Gewiss nicht«, versetzte Herr Pickwick. »Ein Glas Branntwein hierher.« Der Branntwein wurde gebracht und Herr Weller schüttelte sein Haar gegen Herrn Pickwick und nickte Sam zu, und das Getränk stürzte in seine geräumige Kehle hinab, als wäre es ein Fingerhütchen voll gewesen. »Schon recht, Vater«, sagte Sam, »aber nehmt euch in Acht, alter Knabe, oder ihr werdet wieder einen Besuch von eurer alten Bekanntschaft, dem Podagra, bekommen.« »Ich habe ein Hauptmittel dagegen gefunden, Sammy«, erwiderte Herr Weller das Glas niederstellend. »Ein Hauptmittel gegen das Podagra?« fragte Herr Pickwick, hastig sein Notizenbuch hervorziehend. »Und was wäre das?« »Das Podagra, Sir«, versetzte Herr Weller, »das Podagra ist ein Übel, das von einem zu bequemen und behaglichen Leben herrührt. Wenn Sie jemals von dem Podagra befallen werden, Sir, so heiraten Sie eine Witfrau, die eine gute, laute Stimme hat und sie auch zu gebrauchen weiß, und Sie werden es nie wieder bekommen.« »Das ist ein Kapitalrezept, Herr. Ich nahm es regulär, und es vertreibt jede Krankheit, welche von zu großem Wohlbehagen herrührt.« Nachdem Herr Weller dieses unschätzbare Geheimnis preisgegeben hatte, sog er sein Glas vollends aus, blinzelte wehmütig, seufzte tief und entfernte sich langsam. »Nun, was denkst du von dem, was dein Vater sagt, Sam?« fragte Herr Pickwick lächelnd. »Was ich denke, Sir?« erwiderte Herr Weller. »Nun, ich denke, er ist das Opfer der Ehe wie Blaubarts Hauskaplan mit einer Träne des Mitleids sagte, als er ihn begrub.« Herr Pickwick antwortete nichts auf diesen sehr passend angebrachten Schluss, bezahlte die Rechnung und machte sich auf den Weg nach Gray's Inn. Als er das entlegene Viertel erreicht hatte, war es bereits 8 Uhr vorüber und der ununterbrochene Strom von Herren in bespritzten Stiefeln, schmutzigen weißen Hüten und abgetragenen Kleidern, welcher zu den verschiedenen Ausgängen herauswogte, sagte ihm, dass die Mehrzahl der Schreibstuben für diesen Tag geschlossen sei. Nachdem er 2 Paar steile und schmutzige Treppen erstiegen hatte, fand er seine Ahnung erfüllt. Herrn Perkers Außentür war verschlossen und die Grabesstille, welche auf Herrn Wellers wiederholtes Anklopfen folgte, verkündigte, dass die Schreiber Feierabend gemacht hätten. »Das ist eine schöne Geschichte, Sam«, sagte Herr Pickwick. »Ich hätte keine Stunde verlieren sollen, um ihn zu sehen, denn ich weiß wohl, dass ich jetzt die ganze Nacht kein Auge schließen kann, weil mir die Beruhigung gebricht, diese Sache einem Manne vom Fach übergeben zu haben.« »Hier kommt ein altes Weib die Treppe herauf, Sir«, bemerkte Herr Weller. »Vielleicht weiß sie, wo wir jemand finden können. Holla, alte Frau, wo sind Herrn Perkers Leute?« »Herrn Perkers Leute«, sagte ein dürres, elend aussehendes altes Weib oben an der Treppe stehen bleibend, um Atem zu schöpfen, »Herrn Perkers Leute sind fort, und ich will eben die Schreibstube schließen.« »Sind Sie Herrn Perkers Magd?« fragte Herr Pickwick. »Ich bin Herrn Perkers Wäscherin«, antwortete das alte Weib. »Ei«, sagte Herr Pickwick halb seitwärts zu Sam, »es ist doch sonderbar, Sam, dass man die alten Weiber in diesem Viertel Wäscherinnen nennt. Möchte doch wissen, warum das geschieht.« »Es kommt, glaube ich, daher, dass Ihnen das Waschen in den Tod zuwider ist.« »Sollte mich nicht wundern«, erwiderte Herr Pickwick mit einem Blick auf die Alte, deren Äußeres, so wie der Zustand der Schreibstube, welche sie jetzt geöffnet hatte, einen eingewurzelten Widerwillen gegen die Anwendung von Seife und Wasser verriet. »Wissen Sie, wo ich Herrn Perker finden kann?« »Nein, ich weiß es nicht«, antwortete die Alte mürrisch. »Er ist jetzt in der Stadt.« »Das ist misslich«, versetzte Herr Pickwick. »Können Sie mir nicht sagen, wo sein Schreiber ist?« »Oh ja, aber er würde mir wenig Dank wissen, wenn ich es Ihnen sagte«, erwiderte die Wäscherin. »Ich habe ein ganz besonderes Geschäft mit ihm«, fuhr Herr Pickwick fort. »Tut sich das morgen nicht auch?« fragte das Weib. »Nicht wohl«, erwiderte Herr Pickwick. »Nun ja, wenn es etwas ganz Besonderes ist«, sagte die Alte, »so will ich sagen, wo er ist. Ich hoffe, es wird mir keinen Nachteil bringen. Wenn Sie jetzt gerade in die Elster gehen und im Schenkverschlag nach Herrn Lauten fragen, so wird man Sie zu ihm führen, denn so heißt Herrn Perkers Schreiber.« Nachdem Herr Pickwick noch ferner belehrt worden war, das fragliche Gasthaus stehe in einem Hofe und habe den doppelten Vorteil, dass es in der Nähe von Clare Market sei und an die Rückseite von New Inn stoße, so kam er mit Sam die gefährliche Treppe glücklich wieder hinunter und suchte die Elster auf. Diese beliebte Schenke, welche Herrn Lauten und Konsorten zum Schauplatze ihrer Zechgelage machten, war, was gewöhnliche Leute mit dem Namen Kneipe bezeichnet haben würden. Der Wirt war ein Mann, der sich aufs Geldmachen verstand, was durch einen kleinen Verschlag unter dem Schenkzimmerfenster, der an Gestalt und Größe einer Sänfte nicht unähnlich sah und um billigen Preis an einen Schuhflicker vermietet war, hinlänglich bezeugt wurde. Und dass der Wirt zugleich ein philanthropisches Gemüt hatte, ging aus dem Schutze hervor, den er einem Pastetenbäcker angedeihen ließ, welcher seine Leckerbissen ungestört an der Türschwelle verkaufte. An den niederen Fenstern, welche mit Vorhängen von Safranfarbe geziert waren, steckten 2 bis 3 gedruckte Karten, welche Devonshire Cider und Danziger Sprossenbier empfahlen, während eine große schwarze Tafel mit weißen Buchstaben einem verehrlichen Publikum anzeigte, dass 500.000 Fässer Doppelbier in den Kellern des Etablissements lägen, wobei sie den Geist in einer nicht unangenehmen Ungewissheit über die Richtung ließen, in welcher sich diese ungeheuren Gewölbe ausdehnen möchten. Fügen wir noch hinzu, dass ein wetterbeständiges Schild das halb verblichene Abbild einer Elster darstellte, die eine krumme Linie von brauner Farbe aufmerksam betrachtete, ein Gekleckse, das man den Nachbarn von Jugend auf als einen Baumstumpf bezeichnet hatte, so haben wir von dem Äußeren des Gebäudes alles gesagt, was nötig ist. Als sich Herr Pickwick vor dem Schenkverschlag blicken ließ, trat ein ältliches Weib hinter einem darin stehenden Schirm hervor. »Ist Herr Lowten hier, Madam?« fragte Herr Pickwick. »Ja, Sir«, erwiderte die Wirtin. »Da, Charlie, führe den Herrn zu Herrn Lowten.« »Der Herr kann jetzt nicht hinein«, erwiderte ein hinkender Laufbursche mit einem roten Kopfe, »denn Herr Lowten singt eben ein lustiges Lied, und er würde ihn rausbringen.« »Es wird indes im Augenblick aus sein, Sir.« Der rotköpfige Laufbursche hatte kaum zu sprechen aufgehört, als ein allgemeines Hämmern auf die Tische und ein lebhaftes Klingeln der Gläser ankündigte, dass der Gesang soeben beendigt worden war. Herr Pickwick überließ es seinem Diener, sich im Schenkzimmer zu trösten, und wurde zu Herrn Lowten geführt. Auf die Ankündigung, »Es will Sie jemand sprechen, Sir«, richtete ein junger Mann mit aufgeblasenem Gesicht, welcher den Stuhl am oberen Ende der Tafel einnahm, seine Blicke erstaunt nach der Gegend, aus welcher die Stimme kam, und sein Erstaunen schien sich keineswegs zu vermindern, als seine Augen auf einer Person haften blieben, welche er nie zuvor gesehen hatte. »Ich bitte Sie um Verzeihung, Sir«, begann Herr Pickwick, »und auch für die anderen Herren tut es mir leid, dass ich Sie störe, aber ich komme in einer sehr dringenden Angelegenheit, und wenn Sie mir in einer Ecke dieses Zimmers 5 Minuten lang Gehör schenken wollen, so werden Sie mich sehr verbinden.« Der junge Mann mit dem aufgeblasenen Gesichte stand auf, zog einen Stuhl in einen dunklen Winkel zu Herrn Pickwick und lauschte aufmerksam auf seine Schmerzensgeschichte. »Ja«, sagte er, als Herr Pickwick geendet hatte, »Dodson und Fogg, erfahrene Praktiker, das Kapitalgeschäftsleute, Dodson und Fogg, Sir.« Herr Pickwick gab die praktischen Kenntnisse der Herren Dodson und Fogg zu, und Lowten fuhr fort, »Perker ist nicht hier und wird auch vor dem Ende der nächsten Woche nicht zurückkommen, aber wenn Sie eine Replik wünschen und mir die Abschrift der Klage mitteilen wollen, so kann ich alle Schritte einleiten, welche bis zu seiner Zurückkunft nötig sind.« »Eben deswegen bin ich hier«, sagte Herr Pickwick, ihm die Schrift einhändigend. »Wenn etwas Besonderes vorfällt, so können Sie mir durch die Post nach Ipswich schreiben.« »Ganz recht«, erwiderte Herrn Perkers Schreiber, und als er sah, dass Herrn Pickwicks Augen neugierig über die Tafel liefen, fügte er hinzu, »Wollen Sie uns auf ein halbes Stündchen Ihre Gesellschaft gönnen? Wir haben heute Abend ein Kapitalklüppchen beisammen. Hier ist Samkins und Greens Sekretär und Smithers und Prices Dekopist und Pimkins und Thomas Schreiber. Singt vortrefflich, ja, das tut er. Und da ist ferner noch Jack Bamba und so weiter. Sie kommen vermutlich vom Lande. Wollen Sie nicht mithalten?« Pickwick konnte der lockenden Gelegenheit, die menschliche Natur zu studieren, nicht widerstehen. Er ließ sich an die Tafel führen und der Gesellschaft in gehöriger Form vorstellen. Nachdem ihm ein Sitz neben dem Präsidenten eingeräumt worden war, bestellte er ein Glas von seinem Lieblingsgetränke. Ganz gegen die Erwartung Herrn Pickwicks erfolgte eine tiefe Stille. »Ich hoffe, das Ding da wird Ihnen nicht unangenehm sein, Sir«, sagte sein Nachbar zur Rechten in einem gestreiften Hemd mit Mosaikknöpfen mit einer Zigarre im Munde. »Nicht im Geringsten«, erwiderte Herr Pickwick. »Ich bin ein sehr großer Freund davon, ob ich gleich selbst nicht rauche.« »Das könnte ich von mir nicht sagen«, fiel ein anderer Herr an der gegenüberstehenden Seite des Tisches ein. »Rauchen ersetzt mir Wohnung, Speise und Trank.« Herr Pickwick sah den Sprecher an und dachte, wenn es ihm auch die weiße Wäsche ersetzen würde, so wäre es noch besser. Hier trat eine zweite Pause ein. Herr Pickwick war ein Fremder und seine Gegenwart hatte offenbar etwas Drückendes für die Gesellschaft. »Herr Grundy wird uns mit einem Liedchen verbinden«, sagte der Präsident. »Nein, er wird es nicht«, sagte Herr Grundy. »Warum nicht?«, fragte der Präsident. »Weil ich nicht kann«, versetzte Herr Grundy. »Sie würden besser sagen, weil ich nicht mag«, erwiderte der Präsident. »Ah, nun denn, ich mag nicht«, sagte Herr Grundy. Und Herrn Grundys bestimmte Weigerung, die Gesellschaft zu unterhalten, veranlasste ein abermaliges Stillschweigen. »Will niemand die Unterhaltung beleben?«, fragte der Präsident mit dem Tone der Mutlosigkeit. »Warum beleben Sie sie nicht selbst, Herr Präsident?«, sagte ein junger Mann mit einem Backenbart, einem schielenden Auge und einem schmutzigen offenen Hemdkragen am unteren Ende des Tisches. »Hört, hört«, rief der rauchende Herr mit den Mosaikknöpfen. »Weil ich nur ein einziges Lied kann und es bereits gesungen habe«, versetzte der Präsident. »Es kostet ja ein Strafglas für jeden in der Gesellschaft, wenn man an einem Abend dasselbe Lied zweimal singt.« Gegen diese Erwiderung ließ sich nichts einwenden und das Gespräch stockte abermals. »Ich war an diesem Abend«, sagte Herr Pickwick, »in der Hoffnung, einen Gegenstand zur Sprache zu bringen, wobei die ganze Gesellschaft an der Unterhaltung teilnehmen könnte. Ich war an diesem Abend an einem Orte, den Sie alle ohne Zweifel sehr gut kennen, aber ich seit vielen Jahren nicht mehr besucht hatte und von dem ich überhaupt sehr wenig weiß. Ich meine Gray's Inn, meine Herren. Merkwürdige kleine Winkel an einem großen Ort wie London, diese alten Inns.« »Beim Jupiter«, flüsterte der Präsident Herrn Pickwick über den Tisch zu, »Sie haben hier etwas berührt, was wenigstens einen von uns immer in Anspruch nehmen würde. Der alte Jack Bamber wird bald herausrücken. Man hat ihn noch nie über etwas anderes sprechen hören als über die Inns, in denen er einsam sein Leben verbrachte, bis er beinahe wahnsinnig wurde.« Die Person, auf welche Lowton anspielte, war ein kleiner, gelber, hochschulteriger Mann, dessen Gesicht Herrn Pickwick bis jetzt noch nicht ins Auge gefallen war, weil derselbe die Gewohnheit hatte, vor sich niederzusehen, wenn er schwieg. Als aber der Alte seine gefurchte Stirne erhob und sein helles, graues Auge mit einem forschenden, durchdringenden Blick auf ihn richtete, musste er sich doch wundern, dass so ausdrucksvolle Züge seiner Aufmerksamkeit auch nur für einen Augenblick entgangen waren. Auf seinen Zügen lag beständig ein unveränderliches, bitteres Lächeln. Sein Kinn ruhte in einer langen, fleischlosen Hand mit Nägeln von außerordentlicher Länge, und als er seinen Kopf auf die Seite neigte und unter seinen borstigen, grauen Augenbrauen hervorschaute, lag in seinem durchdringenden Blick ein seltsamer Ausdruck grollender Schlauheit, vor dem sich das Auge unwillkürlich abwandte. Dies war der Mann, der jetzt sein Gesicht der Gesellschaft entgegenkehrte und seine Gedanken in einen lebendigen Strom von Worten ergoss. Da jedoch dieses Kapitel lang und der Alte eine merkwürdige Person war, so erfordert es die Achtung gegen ihn und die Konsequenz gegen uns, ihn in einem neuen sprechen zu lassen. Ende von Abschnitt 21, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 2. April 2025.